smoke in my eyes, soot in my hair, cinders in my shoes. I'm watching the needle fall in the way and singing the eighth grade blues. Neulenkbach, zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Die Fabrikstadt. Dichter Smoke vermochte, obgleich die Glocke des gewaltigen Doms noch nicht einmal zum Mittag geschlagen hatte, zusammen mit dem ohnehin bewölkten Himmel bei Fremden und Neuankömmlingen schnell den Eindruck einer hereinbrechenden Dämmerung erwecken. Just bei Ankunft des Zuges hatte es etwas zu tröpfeln begonnen, was Herrn S. aber durchwegs nicht ungelegen kam, dass ein flotter Schritt durch die Massen der anderen Ankömmlinge somit wenigstens nicht auffallen sollte. Er war nämlich aufgrund einer Verwechslung mit einem anderen Reisenden im Waggon nur knapp der eigenen Arretierung entgangen und wollte nur fort von hier, so rasch als möglich. Herr S. sah die suchenden Augen der Reichsbeamten immer noch vor sich. Selbst jetzt sah es noch verschwommen vor sich, als er hurtig durch das rege Treiben am Bahnhofe dieser gewaltigen Metropole stolperte. Er stand nach wie vor noch unter Schock. Sein Puls war erhöht und wenn es nicht geregnet hätte, wären auch Schweißperlen auf seiner Stirn ersichtlich gewesen. Als er sich seiner mitgenommenen und verwirrt wirkenden Erscheinung in den Schaufenstern der Reichsbahnboutiquen gewahr wurde, zog er mit einem hastigen Ruck die Kapuze des Mantels über sein vom Nieselregen bereits komplett durchnässtes, grauses Haar. Das hätte er eigentlich schon früher machen können, kam es ihm. War Regen denn nicht Vorwand genug, eine Kapuze zu tragen? Niemand täte bei dem Wetter etwas daran verdächtig scheinen, schalte Herr S. sich innerlich selbst einen Narren. Regentropfen, die gelegentlich auf die Hände Herrn S. fielen, hinterließen beim Herabrinnen am Handrücken eine schwarze Spur. Er beobachtete für einen Augenblick den Verlauf dieser warmen Regentropfen auf seiner spröden Haut. Da legte sich seine sonst so glatte Stirn je in Falten und er wurde nachdenklich. Viele Menschen, kam es ja an S. in den Sinn, entschliefen dieser Tage dem Sein. Einige zählten erst wenige Lenzen, als sie plötzlich gerufen werden sollten. Die meisten von den Dahinsiechenden waren allerdings so alt wie er oder noch älter. Sei der Grund dafür, in der umgehenden Seuche zu suchen, die dieser Tage besonders viele der armen Viertel heimzusuchen schien, offensichtlich trug zum Groß aber die schwere Arbeit in den Fabriken ihren guten Teil zur hohen Sterblichkeitsrate bei. Wer seinen Sold nicht mehr leistete, verlor unweigerlich seinen Arbeitsplatz, vermochte sich infolgedessen schon bald kein Nahrungsmittel mehr leisten und siechte nach monatelangem Hunger schließlich obdachlos dahin. Solange es jedoch Arbeit gab und Essen auf den Tisch kam, schien man sich nicht weiter an dieser Tatsache zu stören. Herr S. verfolgte auch eine gute Zeit die Spuren des schwarzen Regens auf der faltigen Haut seines Handrückens. Dann ballte er sie zur Faust und eilte mit gezielten Schritten weiter die überfüllten Bahnsteige entlang. Am Eingang des Hauptbahnhofs hatte bereits eine Schlangenbildung zu den Einreiseschaltern eingesetzt. Herr S. stellte sich an dem längeren Schalter für Wiedereinreisende mit höherem Einkommen oder Sonderprivileg an. Des Weiteren gab es noch Schalter für Neuankömmlinge, die noch nie in den Datenbanken des Regimes in Erscheinung getreten waren. Diese schien jedoch nicht besetzt zu sein. Die Schlange Reisender am Schalter für durchschnittliche und niedrige Einkommen war zwar kurz, es wäre aber fahrlässig, sich nicht an die Vorschriften der Reichsbahnführung zu halten. Herr S. wusste, dass er sich zu gedulden hatte, wenn er unauffällig in die Stadt kommen wollte. Der vermeintlich finanzielle Wohlstand mochte auf den ersten Blick für Nicht-Eingeweihte einen erfreulichen Eindruck erwecken, war jedoch schnell erklärt. Zum einen vermochten sich jene Personen mit einem unterdurchschnittlichen Gehalt offiziell ohnehin keine Fahrkarte in die Stadt leisten, und zum anderen aber war ein Sonderprivileg dieser Tage, sei es ob der Bestechlichkeit der zuständigen Reichsbahnbeamten, sei es wegen des Effekts positiver Propaganda wegen, durchwegs leichter zu erhalten, als nächstens anzunehmen wäre. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es um diese glücklichen Menschen mit Sonderprivileg auch finanziell gut stände. Das Gegenteil war der Fall. Bittere Armut und Not herrschte in den Landen des Reichs. Diese extreme Armut, dieses Ungleichgewicht, schien in der offiziellen Statistik städtischen Wohlstandes jedoch nicht auf. Diese Statistik, die den finanziellen Wohlstand der Reisenden bescheinigt, pflegt die Stadtverwaltung Neulenkbachs nämlich erst nach ordnungsgemäßer Korrekturlesung privilegierter Beamte der neuen Reichsbahn alljährlich zu veröffentlichen. Offiziell waren zum größten Teil Leute mit höheren Einkommen und Sonderprivilegien der Stadt gemeldet. Und solange diese Zahl den Gremien des neu reichsbahnischen Regimes zu gefallen verstände, würde sich daran so bald auch nichts ändern. Je näher Herr S. dem Schalter kam, desto lauter wurde das Getrommel der Reichsbahnstempler und je lauter das Getrommel wurde, desto näher kam er seinem Ziel. Die Leute vor ihm traten teils nervös auf der Stelle. Viele hatten schon die Reiseunterlagen griffbereit und warteten ungeduldig darauf, sie vorzeigen zu dürfen. Die erforderlichen Unterlagen jedoch hatten nur die wenigsten vollständig. Zu undurchschaubar war das Zollsystem der Reichsbahn, zu ungewiss die Öffnungszeiten der zuständigen Büros. Das macht jedoch nichts. Alsbald der Reisende Münzen vorzuweisen habe, würde eingelassen werden. Bestechung der Reichsbahnstempler war ein allseits bekanntes, geduldetes Delikt, denn jeder Reisende zahlte über kurz oder lang seinen Gegenwert in Steuern und war dem Credo der Reichsbahn nach eine wertvolle Arbeitskraft. Jene Arbeitskräfte, die später dann tatsächlich nicht tragbar wären, verheize man im Anschluss einfach bei den Arbeiten in Fabriken. Das Getrommel der Reichsbahnstempler wurde für Herrn S. erneut lauter. Ohne Arbeitskraft gibt es kein Produkt. Ohne Produkt keinen Lohn. Ohne Lohn kein Geld. Ohne Geld keinen Konsumenten. Sozioökonomisch betrachtet wird dem Konsumenten der gleiche Stellenwert wie die Arbeitskraft eingeräumt. In diesem Fall gar keinen. Denn eine Person, die ein nicht erzeugtes Produkt erwirbt, gibt es nicht. Indessen der Konsument erst durch den Erwerb eines fertigen Produkts zum Konsumenten wird. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, täte der Konsument für die Firma denselben Wert besitzen wie die Arbeitskraft. Weshalb stellt sich die Frage, kann das erzeugte Produkt dann teurer verkauft werden als die einzelnen für die Produktion notwendigen Materialien? Eben da Arbeit erbracht worden ist, um das Produkt zu schaffen. Und Arbeit will wohl bezahlt werden. Der Produzent aber hat durch den Wandel der Produktion zugrunde liegenden Materialien noch keinen Gewinn erwirtschaftet. Bis jetzt wären durch den erfolgreichen Verkauf jenes unfertigen Produktes lediglich die Anschaffungskosten und Personalkosten gedeckt. Erst aber mit dem Preisaufschlag und der obligatorischen Versteuerung entsteht das fertige Produkt. Ende des ersten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. In the year of 69 they planned to run a train from Settle to Carlisle all across the mountain range. They employed 3,000 navvies to build this mighty road across the fells to Appleby, the old steam engine road. And it's up in the morning, lads, in wind, snow and hail.